Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner. Der kleine Drache Kokosnuss. Vulkanalarm auf der Dracheninsel. Gelesen von Philipp Scheppmann. Ein Monster im Vulkan. Am Fluss Mo, unweit der Drachenberge, dösen Mathilda und Oskar in einer Hängematte. Mal wieder öde hoch drei heute, brummt der Fressdrachenjunge. Murmelt das Stachelschwein. Oskar blickt zu Kokosnuss. Der kleine Feuerdrache sitzt am Ufer und liest ein Buch. Was liest du da eigentlich? Fragt Oskar. Über Vulkane, sagt Kokosnuss. Puh, seufzt Oskar. Im Vulkan ist es ja noch viel heißer als in der Hängematte. Außer wenn der Vulkan nicht mehr aktiv ist, sagt Mathilda. Zum Glück sind die Vulkane auf unserer Dracheninsel alle erloschen. Außer der Gugelhupf, sagt Oskar. Der qualmt. Kokosnuss blickt auf. In der Ferne steigt wirklich eine Rauchsäule auf, genau über dem kleinen Vulkan, den die Drachen Gugelhupf nennen, weil er aussieht wie ein Topfkuchen. Mathilda kneift die Augen zusammen und sagt, das gibt's ja nicht. Im Nu jedoch hat sich der Rauch verzogen. Schon weg, sagt Oskar. War wahrscheinlich nur eine Mortifagna. Das heißt Fata Morgana, sagt Mathilda. Weiß ich doch. Ich wollte nur mal gucken, ob du es merkst. Kokosnuss hat das Buch zur Seite gelegt und murmelt, merkwürdig. Bestimmt hat es etwas mit dem Dingsterbumster zu tun, das eben in den Gugelhupf geflogen ist, sagt Oskar. In den Gugelhupf ist etwas hineingeflogen? Fragt Kokosnuss. Ja, es sah aus wie ein orangefarbener Igel mit bunten Lampen. Mathilda grinst. Aha, ein orangefarbener Igel mit bunten Lampen. Das klingt mir aber sehr nach einer Mataforgina. Es stimmt aber, protestiert Oskar. Es sah wirklich aus wie ein Stacheltier mit blinkenden Lichtern, ich schwöre. Das muss ich mir genauer ansehen, sagt Kokosnuss, öffnet seine Flügel und steigt in die Luft. Der kleine Drache überquert die Ebene zwischen Dschungel und Fluss und fliegt über den großen See bis zu den Ausläufern der Himmelskratzer. Dort erhebt sich der Gugelhupf. Lautlos landet er auf dem Rand des Kraters und lugt in den Vulkan hinein. Außer Geröll und Dunkelheit kann er nichts erkennen. Vorsichtig klettert Kokosnuss ein Stück hinab, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Nichts zu sehen und zu hören. Vielleicht war es doch nur eine Fata Morgana. Und der Qualm kam womöglich von woanders her. Plötzlich hört Kokosnuss ein Geräusch. Weit unten im Vulkan scheint ein schwaches Licht auf. Der kleine Drache erschrickt. Das Licht wirft den Schatten eines stacheligen Wesens an die Wände des Kraters. Blitzschnell geht Kokosnuss in Deckung. In diesem Moment ertönt ein mächtiges Grollen. Der Vulkan erzittert und Rauch steigt auf. Auweia, bloß weg hier! So schnell er kann, fliegt Kokosnuss zu Mathilda und Oskar zurück. Aufgeregt landet er am Fluss und ruft: Im Gugelhupf treibt ein Vulkanmonster sein Unwesen. Es hat schreckliche Stacheln und es sieht aus, als wollte es den Vulkan zum Ausbruch bringen. Dann hab ich doch richtig gesehen, sagt Oskar. Wenn der Gugelhupf ausbricht, kann wer weiß, was passieren, sagt Mathilda und springt aus der Hängematte. Wir müssen die Erwachsenen informieren, sagt Kokosnuss und ist schon wieder in der Luft. Ich fliege zu meinen Eltern. Wir treffen uns nachher am Strand. Auch Mathilda und Oskar machen sich zu ihren Eltern auf. Denn ein Vulkanausbruch bedeutet große Gefahr für die ganze Dracheninsel. Sonntag ist Ruhetag. Papa, Papa, ruft Kokosnuss. Ein Vulkanmonster ist in den Gugelhupf geflogen und jetzt bricht er aus, jedenfalls so gut wie. Kokosnussvater Magnus hatte sich vor der Höhle bequem gemacht und ließ den Drachenkurier. Schließlich ist Sonntag und am Sonntag sollte ein Drache sich ausruhen. Was sagst du? Ein Vulkanmonster? Ja, es hat furchtbare Stacheln. Ich habe es selbst gesehen. Kokosnuss, es ist prima, dass du so viel Fantasie hast. Weißt du, Kinder sollten Fantasie haben, denn sonst könnten sie die Welt nicht verändern. Und Papa, da ist aber wirklich ein Monster im Vulkan. Und wenn wir es nicht aufhalten, dann wird der Gugelhupf ausbrechen mit Rauch, Erdbeben, Asche, Lava und allem. Stell dir vor, er hat schon gebebt und Rauch tritt heraus. Magnus erhebt sich mühsam und brummt. Na gut, ich werde mir das mal ansehen. Gemeinsam fliegen die beiden ein Stück weit in die Höhe. In der Ferne schimmert der kleine Vulkan im Sonnenlicht. Ich sehe keinen Rauch über dem Gugelhupf, sagt Magnus. Vorhin stieg aber Rauch auf, sagt Kokosnuss. Zweimal sogar. So, so, murmelt Magnus und kratzt sich am Kinn. Ich habe eine Idee. Unten vor der Höhle lässt sich Magnus wieder in seinen Liegestuhl sinken und blickt auf das Meer hinab. Und was für eine Idee hast du? Fragt Kokosnuss ungeduldig. Meine Idee ist, dass wir am nächsten Sonntag zu einer Vulkanexpedition aufbrechen könnten. Was hältst du davon, Nächsten Sonntag? Ruft Kokosnuss fassungslos. Aber bis dahin liegt die Dracheninsel schon unter einem Lavastrom begraben. Magnus klaubt die Zeitung vom Boden auf und sagt, nun, so eilig wird es der Vulkan schon nicht haben. Und musst du nicht noch Hausaufgaben machen? Papa, es ist Sonntag. Richtig. Kein guter Tag für Hausaufgaben. Dann geh doch noch mit Mathilda und Oskar spielen. Spielen? Aber Papa, der Vulkan! Magnus hat den Drachenkurier schon wieder aufgeschlagen und murmelt, später, Kokosnuss. Ich muss noch den Lokalteil lesen. Und dann ein Schläfchen halten. Kokosnuss lässt die Schultern hängen. Sein Vater versteht überhaupt nicht, wie ernst die Sache ist. Wütend fliegt der kleine Drache zur Bucht hinunter. Als Kokosnuss auf dem Strand landet, wartet Mathilda bereits am Treffpunkt. Mein Vater glaubt mir kein Wort, sagt der kleine Drache aufgebracht. Meine Eltern, sagt Mathilda zornig, haben nur gesagt, das wird schon wieder. Da kommt Oskar angerannt. Ich habe alles versucht, sagt der Fressdrachenjunge atemlos. Aber meine Eltern sind von ihrem Sonntagsbraten nicht wegzukriegen. Und außerdem sagen sie, dass die Fressdrachen für Vulkane überhaupt nicht zuständig sind. Verdrossen lassen sich die Freunde im Sand nieder. Kokosnuss blickt finster auf das Meer und sagt, dann retten wir die Dracheninsel eben ohne die Erwachsenen. Wir besorgen uns eine Ausrüstung und fliegen zum Gugelhupf. Wie sollen Oskar und ich denn fliegen? Fragt Mathilda. Wir fragen Knödel, ob er euch hinbringt. Knödel? Sagt Mathilda. Der kriegt einen riesen Bammel, wenn wir ihm von dem Vulkanmonster erzählen. Kokosnuss überlegt. Wir könnten ihm sagen, dass wir in der Schule gerade die Vulkane durchnehmen und dass wir einen Vulkan erforschen wollen. Das wäre sogar fast nicht gelogen. Trödel, Knödel und der Gugelhupf. Der große Rüsseldrache Trödelknödel schlummert in seinem geliebten Sonnenstuhl am Strand. Seht mal, flüstert Mathilda. Der Knödel wird immer dicker. Sein Popo ist schon so groß wie ein Berg. Kichert Oskar. Ein Bergpopo. Ein Flug zum Gugelhupf wird ihm gut tun, sagt Mathilda. Kokosnuss räuspert sich und sagt, Knödel, wach mal auf. Knödel öffnet ein Auge und fragt, wieso? Du wirst gebraucht. Knödel schließt sein Auge wieder und murmelt, heute ist Sonntag, mein Ruhetag. Da bin ich unbrauchbar. Aber bei dir ist doch jeder Tag Ruhetag, sagt Kokosnuss. Stimmt. Ruhetage sind das Wichtigste im Leben. Da kann man gar nicht genug davon haben. Du sollst uns ja nur zum Gugelhupf bringen, sagt Mathilda. Knödel öffnet wieder ein Auge und fragt, zum Gugelhupf? Was wollt ihr denn dort? Wir müssen einen Aufsatz über Vulkane schreiben. Und da dachten wir, heute ist genau der richtige Tag für eine Vulkanexpedition. Knödel öffnet auch das andere Auge. Ihr habt Nerven. Eine Expedition am Sonntag. Bitte, Knödel, sagt Kokosnuss. Es wird auch bestimmt nicht lange dauern. Unsere Ausrüstung haben wir schon bei uns. Mathilda und Oskar holen ihre Taschenlampen und Klettergurte aus den Umhängetaschen. Und Kokosnuss kramt das lange Seil hervor, das er zur Sicherheit eingepackt hat. Knödel seufzt. Ja gut, etwas Bewegung kann ja nicht schaden. Kurz darauf landen die Abenteurer auf einem Felsen neben dem kleinen Vulkan. Knödel wirft einen Blick in den Krater. Ein Glück, dass der Gugelhupf schon lange erloschen ist, sagt der Rüsseldrache. Stellt euch vor, der würde plötzlich ausbrechen. Dann säßen wir jetzt ganz schön in der Patsche. Stimmt, sagt Kokosnuss. Das wäre blöd. Ja, also, dann klettern Mathilda, Oskar und ich jetzt in den Krater hinein. Knödel, würdest du das eine Ende des Seils an deinem Arm befestigen? Das andere Ende nehmen wir mit in den Krater. Und wenn etwas passiert, ziehen wir dreimal am Seil und du holst uns heraus, einverstanden? Was soll denn passieren? Fragt Knödel erstaunt. Zum Beispiel, sagt Oskar, könnte ein Stachelmonster in dem Vulkan stecken und uns angreifen. Knödel zuckt zusammen. Ein Stachelmonster? Wieso denn ein Stachelmonster? Heimlich knufft Kokosnuss Oskar. Stottert der Fressdrachenjunge. Weil bei so einem Vulkan kann man nie wissen. Er könnte zum Beispiel ausbrechen, sagt Mathilda. Warum sollte er denn ausbrechen? Fragt Knödel unsicher. Vulkane brechen eben manchmal aus, sagt Kokosnuss. Deshalb heißen sie ja auch Vulkane, sagt Oskar. Knödel kratzt sich hinterm Ohr. Ach so, deshalb. Also, wenn das so ist. Der Rüsseldrache befestigt das Seil an seinem Arm und sagt, dann lege ich mich jetzt in die Sonne und warte, bis ihr am Seil zieht. Mathilda schaut in den Krater hinab und flüstert, ziemlich dunkel dort unten. Gibt's da Spinnen? Fragt Oskar misstrauisch. In Vulkanen gibt es keine Spinnen, sagt Kokosnuss. Woher weißt du das? Fragt Oskar. Ich war doch selber schon unten und ich habe nicht die kleinste Spinne gesehen. Bei der Dunkelheit, sagt Oskar, kannst du doch gar nicht wissen, ob du keine Spinnen gesehen hast. Stimmt, murmelt Kokosnuss. Aber kommst du trotzdem mit? Oskar grinst. Klaro. Mathilda freut sich. Auf Oskar ist Verlass. Nachdem sie ihre Ausrüstung noch einmal geprüft haben, klettern die drei Freunde in den Krater hinein. Sie sind schon ein ganzes Stück weit hinabgestiegen, als Kokosnuss flüstert, Halt! Ich sehe etwas. Ich sehe überhaupt nichts, flüstert Oskar zurück. Mathilda blickt in die Dunkelheit. Tatsächlich, unter ihnen schimmert ein schwacher Lichtschein. Was ist das? Fragt das Stachelschwein. Was ist was? Fragt Oskar. Lasst uns näher heranschleichen, flüstert Kokosnuss. Auf einem Felsvorsprung finden sie Deckung. Vorsichtig lugen sie über den Rand. Ein Lichtschein, flüstert Oskar. Da tippt jemand etwas in einen Computer, sagt Kokosnuss leise. Im Licht eines kleinen Bildschirms hebt sich eine Gestalt ab. Dahinter erkennen sie die Umrisse eines großen, stacheligen Wesens. Das Stachelmonster, raunt Mathilda. Die Gestalt wirft etwas in die Tiefe des Kraters hinein. Kurz darauf rumort es, die Erde bebt und Rauch steigt auf. Gleich wird's hier ungemütlich, flüstert Oskar. Kokosnuss wird wütend. Wie kommen diese Fremden dazu, den Gugelhupf zu ärgern und die Dracheninsel in Gefahr zu bringen? Ich fliege da jetzt hinunter, sagt der kleine Drache entschlossen. Bist du lebensmüde? Flüstert Mathilda. Doch Kokosnuss hat schon seine Taschenlampe angeschaltet und saust hinab. Eja fjalla jökula dottir. Kokosnuss landet vor der Gestalt und sagt, guten Tag. Eine Frau mit kurzem schwarzem Haar dreht sich um. Sie hält einen kleinen Computer in den Händen. Huch, was für ein Wesen bist du denn? Fragt sie. Ich bin ein Drache, stottert Kokosnuss und schielt verstohlen zu dem Stachelmonster hinüber, das bedrohlich im Dunkeln lauert. Oh, und ich bin nicht allein. Meine Freunde sind auch hier. In diesem Moment purzeln Mathilda und Oskar am Seil herunter. Ein Stachelschwein, murmelt die Unbekannte. Und noch ein Drache. Ich bin ein Fressdrache, sagt Oskar. Wir Fressdrachen sind ziemlich unbesiegbar. Unbesiegbarer als stachelige Vulkanmonster. Stachelige Vulkanmonster? Fragt die Unbekannte. Ja, das dort in der Dunkelheit lauert, sagt Kokosnuss. Ach, das meint ihr. Sie drückt auf eine Taste ihres Computers. Plötzlich blinken an den Enden der Stacheln bunte Lichter auf. Das Vulkanmonster ist gar kein Vulkanmonster, sondern etwas, das aussieht wie ein großes orangefarbenes Ei, aus dem dünne Stäbe mit Lämpchen ragen. Neugierig betrachten Kokosnuss, Mathilda und Oskar das seltsame Gefährt. Das ist ein Magmamobil, erklärt die Unbekannte. Ich bin Vulkanforscherin und heiße Eya Fjalla Jökula Dottir. Oh, sagt Oskar, das ist aber ein langer Name. Ihr könnt mich Dotti nennen. Bist du eine Außerirdische? Fragt Mathilda. Richtig, sagt Dotti. Ich komme vom Planeten Öxi. Öxi, sagt Oskar. Das gefällt mir. Ich untersuche Vulkane für mein Diplom, sagt Dotti. Dieser Vulkan ist ein interessantes Forschungsobjekt. Er ist sehr klein und sieht aus wie ein Kuchen. Das ist einmalig in den uns bekannten Welten. Sie streut ein grün-rotes Pulver in den Krater. Bitte nicht, ruft Kokosnuss. Sonst bricht der Vulkan aus und bedroht die ganze Insel. Keine Sorge, dieses Pulver dient Forschungszwecken. Es erzeugt nur kleine Beben und etwas Qualm, völlig harmlos. Wieder bebt die Erde und Rauch steigt aus dem Krater auf. Kokosnuss, Mathilda und Oskar blicken sich ängstlich um. Da zischt eine Feuerfontäne aus den Tiefen des Kraters. Blitzschnell zieht Mathilda dreimal am Seil. Mit einem Ruck werden sie und Oskar nach oben gezogen. Kokosnuss geht in Deckung und ruft: Der Vulkan bricht aus! Dotti blickt verwundert erst in den Krater und dann auf den Bildschirm. Dieser Vulkan, sagt sie, reagiert etwas ungewöhnlich. Eine zweite Feuerfontäne schießt nach oben und verfehlt Dotti nur knapp. Höchst erstaunt sagt sie, er scheint tatsächlich auszubrechen. Kopfschüttelnd steigt sie in das Magmamobil. Mit bunt blinkenden Lämpchen hebt das stachelige Flugobjekt ab. Kokosnuss blickt besorgt in den rumorenden Schlund des Vulkans. Dann fliegt er dem Magmamobil schnell hinterher. Fast gleichzeitig zischen Kokosnuss und das Magmamobil über dem Krater aus einer feurigen Qualmwolke heraus und landen neben Knödel, Mathilda und Oskar auf dem Felsen. Puh, das war knapp, sagt Kokosnuss. Plötzlich ist der Vulkan wieder still, so als sei nichts gewesen. Vielleicht ist der Ausbruch schon zu Ende, sagt Mathilda. Oder der Vulkan macht ein Päuschen, sagt Oskar. Knödel betrachtet misstrauisch das Magmamobil. Und als sich das seltsame Gefährt öffnet, zieht er ängstlich den Kopf ein. Keine Sorge, Knödel, sagt Oskar. Das ist Döxi, eine Vulkanexpertin vom Planeten Otti. Dotti von Öxi, verbessert Dotti. In diesem Moment erzittert der Felsen und eine Rauchwolke schießt aus dem kleinen Krater heraus. Diese kurzen Eruptionen, erklärt Dotti, deuten darauf hin, dass ein Vulkanausbruch bevorsteht. Das müssen wir verhindern, ruft Kokosnuss. Hast du nicht ein Pulver, das den Vulkan wieder beruhigt? Ein Gegenpulver, sagt Oskar. Murmelt Dotti. Ich könnte solch ein Mittel herstellen, aber dafür bräuchte ich einen Topf und eine ganze Menge Zutaten. Bis wir alles beisammen haben, ist der Vulkan wahrscheinlich schon ausgebrochen. Verzweifelt lassen Mathilda, Oskar und Knödel die Köpfe hängen. Kokosnuss aber hat eine Idee. Wie wäre es, wenn wir den Krater so lange zuhalten? Dazu brauchen wir nur einen großen Deckel. Der Deckel, sagt Dotti, müsste so groß sein wie ein Berg. Oder so groß wie ein Popoberg, sagt Oskar. Alle Augen richten sich auf Knödel. Popoberg? Fragt der Rüsseldrache. Was soll das heißen? Was meint ihr denn mit Popoberg? Dein Po ist groß genug, um den Vulkan zu verschließen, sagt Mathilda. Wie bitte? Ich soll mich da draufsetzen? Das ist mir viel zu heiß. Da verbrenne ich mir ja den Popo. Nur so lange, bis Dotti das Gegenmittel hergestellt hat, sagt Kokosnuss. Aber bis dahin, sagt Knödel, ist mein Popo vielleicht schon angebrutzelt. Da holt Kokosnuss etwas Feuergras aus seiner Tasche und sagt, nicht, wenn du hiervon isst, dann bist du nämlich eine ganze Weile lang feuerfest. Knödels Augen leuchten. Feuergras. Jeder weiß, dass es ziemlich wertvoll ist und außerdem gut schmeckt. Na gut, sagt der große Rüsseldrache. Aber wenn der Vulkan richtig ausbricht, mache ich mich vom Acker. Kokosnuss flattert freudig mit seinen Flügeln und ruft, gerettet! Dotti, was brauchst du für Zutaten? Pudelpopel und Ochsenpipi. Dotti zählt die Zutaten für das Gegenmittel auf. Einen Topf, einen Kochlöffel, Feuerholz, eine leere Flasche, eine Baldrianwurzel, eine Prise schwarzen Pfeffer, eine Prise Salz, eine kleine Ingwerwurzel, 5 Liter Gemüsebrühe, eine Stinkzottel, 200 Milliliter gequirltes Ochsenpipi, 30 Gramm pürierte Mortadella, Bio-Qualität, 2 Kilogramm Pudelpopel und einen Pups von einem großen, gefährlichen Tier. Das wär's schon. Au, Backe, murmelt Mathilda. Da setze ich mich doch lieber auf den Vulkan, sagt Knödel. Pudelpopel? Fragt Oskar. 2 Kilogramm? Gibt's auf der Dracheninsel überhaupt Pudel? Ich glaube nicht, sagt Kokosnuss. Geht nicht auch eine andere Popelsorte? Als Ersatz, sagt Dotti und schaut auf ihre Zutatenliste, wären auch frische Gänseköttel möglich. Ich könnte Gänseköttel besorgen, sagt Mathilda. Und ich den Pups und das Ochsenpipi, sagt Oskar. Mein Papa frisst dauernd Ochsen und pupst alle Nase lang. Bloß, sagt Mathilda, wer fliegt Oskar und mich? Oh, das könnte ich doch machen, sagt Knödel. Nein, sagt Kokosnuss, du musst auf dem Vulkan sitzen. Ich werde euch fliegen, sagt Dotti. Im Magmamobil ist genug Platz. Gut, sagt Kokosnuss, dann besorge ich den Rest. Die Stinkzottel bekomme ich bei Balduin und die anderen Sachen finde ich bei uns zu Hause. Knödel verschlingt 3 Feuergrashalme und setzt sich vorsichtig auf den Krater. Mathilda staunt. Das passt ja ganz genau. Wie Po auf Eimer, sagt Oskar. Während Kokosnuss zu Balduins Höhle fliegt, bringt Dotti Oskar nach Hause und Mathilda zu dem Gänserich Dieter die Düse. Dieter die Düse unterrichtet gerade Formationsflugtheorie vor einer Klasse von Junggänsen, als Mathilda hinter einem Busch hervorlugt und ihm zuwinkt. Dieter, flüstert das Stachelschwein, ich brauche ganz dringend 2 Kilogramm frische Gänseköttel. Bitte wie? Fragt der Gänserich. 2 Kilo Gänseköttel, ganz, ganz dringend. Sehe ich aus wie ein Köttelhändler? Dieter, es geht um Leben und Tod. Selbst wenn, brummt Dieter, keine Gans hat mal eben 2 Kilogramm Frischköttel auf Lager. Das heißt, warte, ich habe eine Idee. Dieter wendet sich um und ruft den Junggänsen zu, Köttelpause! Da erhebt sich ein Schnattern und Flattern. Im Nu sind die Junggänse hinter den Büschen verschwunden. Jetzt musst du nur noch die Köttel aufsammeln, sagt Dieter. Ich gehe zurück in den Unterricht. Balduin! Balduin! Ruft Kokosnuss, als er die Höhle des großen, zotteligen Ungeheuers Balduin betritt. Auf Kokosnuss Nase steckt eine Wäscheklammer, denn leider riecht es hier immer etwas streng. Kokosnuss, ruft Balduin. So eine Überraschung. Was treibt dich denn hierher? Würdest du mir eine von deinen Zotteln überlassen? Kein Problem, murmelt Balduin und zupft sich eine Zottel aus dem Fell. Wofür brauchst du die denn? Das sage ich dir lieber nicht. Es würde dich nur beunruhigen. Beunruhigen? Fragt Balduin beunruhigt. Ja, sagt Kokosnuss. Deshalb ist es besser, wenn du gar nichts davon weißt. Wovon denn? Na, davon, wovon du lieber nichts wissen solltest. Ach, davon. Ich verstehe, sagt Balduin. Der große Fressdrache Herbert hat gerade einen Ochsen verspeist und liegt nun erschöpft auf dem Sofa. Papa, wie war der Ochse? Fragt Oskar. Köstlich, brummt Herbert. Ein richtiger Sonntagsochse mit Zwiebelsoße und allem. Mit Zwiebelsoße, das passt gut. Ich brauche nämlich einen Pups von dir. Einen Pups? Wozu denn? Der kleine Gugelhupf-Vulkan droht auszubrechen. Und eine Außerirdische, die heißt Dötzi oder so, will dagegen ein Mittel herstellen. Dafür brauche ich einen Drachenpups. Ach so, verstehe. Ja dann, sagt Herbert, der Pups kommt gleich. Kaum hält Oskar eine Papiertüte an Herberts Hintern, da entweicht dem großen Drachen ein mächtiger Pups. Oskar verschließt schnell die Tüte und hält sich die Nase zu. Papa, das stinkt ja furchtbar nach Ochsen mit Zwiebeln. Ja, sicher. Soll es etwa nach Himbeeren riechen? Dann würde ich nicht mehr Ochsen-Herbert heißen, sondern Himbeer-Herbert. Du, Papa, haben wir auch 200 Milliliter gequirltes Ochsenpipi? Da musst du mal im Kühlschrank gucken. Die Mama füllt immer etwas ab für so eine Hautcreme. Ist das auch gequirlt? Woher soll ich das wissen? Mama, fragt Kokosnuss, haben wir eigentlich 30 Gramm pürierte Bio-Mortadella? Wie? Wozu das denn? Fragt Kokosnussmutter Mette. Mathilda, Oskar und ich wollen einen Kuchen backen. Einen Kuchen? Aha. Mit Mortadella? Ja, es ist ein Spezialrezept. Ach so, brummt Mette und wiegt 30 Gramm Mortadella ab. Wir bräuchten noch eine Baldrianwurzel, etwas schwarzen Pfeffer, eine Prise Salz, eine kleine Ingwerwurzel, 5 Liter Gemüsebrühe, einen Topf mit Deckel, einen Holzlöffel und eine Flasche. Das wär's schon. Der Kuchen klingt aber eher nach einer Suppe. Es ist ein Suppenkuchen. Soll ich euch auch etwas davon mitbringen? Schon gut, Kokosnuss, nicht nötig, sagt Mette. Vulkanalarm. Ich habe alles beisammen, ruft Kokosnuss, als er keuchend mit 2 prall gefüllten Taschen auf dem Felsen neben dem Gugelhupf landet. Meine Mama hat mir sogar die Mortadella püriert. Oskar hält eine Tüte und ein Fläschchen in die Luft und sagt, Pups und Pipi, muss nur noch gequirlt werden. Stolz holt der kleine Fressdrache einen Quirl hervor. Mathilda schleppt einen Sack aus dem Magmamobil, der so groß ist wie sie selbst. Und hier sind 2 Kilogramm frische Gänseköttel. Und mein Popo, meldet sich Knödel vorwurfsvoll, ist warm wie ein frisches Brötchen. Der Rüsseldrache steckt schon seit Stunden mit seinem Popo in dem Krater. Inzwischen ist die Dämmerung hereingebrochen. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden am Horizont. Immer wieder dringt Rauch aus den Ritzen des Kraters. Plötzlich bebt die Erde. und unzählige Feuerfunken zischen heraus. Knödel wird ein Stück emporgedrückt, doch der große Drache hält sich mit aller Kraft fest, bis sich der Vulkan wieder beruhigt hat. Beeilen wir uns, sagt Dottie und bereitet mit dem Holz, das sie unterwegs gesammelt hat, eine Feuerstelle vor. Schnell ist alles aufgebaut. Dottie gibt die Zutaten nacheinander in den Topf und rührt bedächtig um. Bald steigt ein beißender Geruch auf. Knödel rümpft die Nase und sagt, das stinkt ja fürchterlich. Mathilda wirft einen Blick in den Topf, verzieht das Gesicht und sagt, bei den Zutaten ist das kein Wunder. Dauert das noch lange? Fragt Knödel ungeduldig. Wieder bebt die Erde, diesmal viel stärker. Nun erzittert der ganze Krater. Knödel kneift die Augen zusammen und krallt sich fest. Im selben Moment explodiert es im Inneren des Vulkans. Wie ein Korken wird Knödel aus dem Krater katapultiert. Raketengleich zischt er in den Himmel. Schreit der Rüsseldrache. Hinter ihm schießen glühende Lavabrocken in die Luft. In Deckung! Ruft Kokosnuss. Alle bringen sich hinter ein paar Felsen in Sicherheit. Zum Glück wird niemand von der Lava getroffen. Noch einmal erzittert der Vulkan, dann herrscht wieder Stille. Wo ist Knödel denn hingeflogen? Fragt Mathilda. Da hören sie aus der Ferne jemanden rufen. Hallo, hier bin ich. Zwischen zwei Bergen schaut der Rüsseldrache hervor. Hast du dir wehgetan? Ruft Kokosnuss. Es geht, ruft Knödel zurück. Dottie schlägt mit dem Löffel gegen den Topf, füllt die Flasche voll und verkündet, das Vulkanberuhigungsmittel ist fertig. Jetzt muss es nur noch jemand in den Krater hinunterbringen. Wieso hinunter in den Krater? Fragt Kokosnuss. Können wir es nicht einfach oben hineinschütten? Bei der Hitze, die jetzt in dem Vulkan herrscht, würde die Flüssigkeit sofort verdampfen, ehe sie wirken könnte. Nein, jemand muss mit der Flasche hineinfliegen. Und zwar so tief wie möglich. Wahrscheinlich sollte dieser jemand feuerfest sein, sagt Oskar. Wie zum Beispiel ein Feuerdrache. Sehr witzig, sagt Kokosnuss, legt seine Tasche ab, schnappt sich die Flasche, flattert zum Krater hinüber und blickt in den glühenden Vulkanschlund. Puh, da soll ich hineinfliegen, sagt der kleine Drache. Du bist doch feuerfest, sagt Mathilda. Ja, aber Lava ist auch für mich gefährlich, sagt Kokosnuss. Kokosnuss, ruft Dottie und wirft dem kleinen Drachen den Holzlöffel zu. Du darfst das Mittel nicht einfach ausschütten. 3 Löffel voll, dann bis 10 zählen, dann wieder 3 Löffel voll, dann wieder bis 10 zählen und dann ein drittes Mal 3 Löffel voll. Geht klar, ruft Kokosnuss und fliegt in den Krater hinein. Im Vulkan. Wie ein Blitz saust Kokosnuss in den Krater hinab und im Zickzack zwischen den zischenden Lavatropfen hindurch. Immer heißer wird es, bis der kleine Drache tief unten einen See von glühendem Magma sieht. Er landet auf einem Felsvorsprung. Dicht neben ihm schießen Lavaspritzer empor. Unter ihm schwappt heißes Magma an die Felswand. Immer wieder platzen dicke Magmablasen auf. Puh, ist das heiß hier unten. Selbst für einen Feuerdrachen. Jetzt das Beruhigungsmittel. Flink träufelt Kokosnuss die Flüssigkeit in den Löffel. Schwupps, hinein ins Magma. 2. Löffel voll. Schwupps, hinein ins Magma. Und die 3. Löffelladung. Schwupps. Nun bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächster Löffel voll. Hinein ins Magma. Der Boden ist jetzt so heiß, dass Kokosnuss hin und her fliegen muss. Mit Mühe hält er den Löffel ruhig. Da, Eine riesen Magmablase zerplatzt direkt unter ihm. Aua! Kleine Spritzer von glutflüssigem Gestein zischen auf seiner Drachenhaut. Vor Schreck verschüttet Kokosnuss etwas von der Flüssigkeit. War das jetzt ein Löffel voll oder zwei oder drei oder vier? Egal. Schnell bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aua! Heiß! Bedrohlich blubbernd steigt der Magmasee an. Jetzt ist der Felsvorsprung schon versunken. Kokosnuss muss immer höher fliegen. Da! Wieder platzt eine Magmablase auf. Diesmal weicht Kokosnuss den Spritzern im Flug aus. Doch die Hitze ist zu stark. Egal, denkt der kleine Drache und wirft kurzerhand die Flasche in das Magma hinein. So schnell er nur kann, fliegt er hinauf zum Kraterausgang. Unter ihm platzen jetzt lauter große Magmablasen. Mächtige, glühend heiße Lavatropfen zischen nach oben. Einem der gefährlichen Tropfen kann Kokosnuss im letzten Moment ausweichen. Ein anderer streift ihn am Arm. Autsch! Mit Schrecken erkennt er, dass der Magmasee immer schneller nach oben steigt. Nur wenige Augenblicke, nachdem der kleine Drache aus dem Krater fliegt, quillt ein feurig-roter Lavastrom aus dem Krater heraus und ergießt sich über den Rand und das Felsplateau. Dicke Blasen platzen auf, Lavatropfen schwirren in alle Richtungen durch die Luft. In Deckung! Schreit Kokosnuss panisch. Wir sind schon längst in Deckung! Hört er Mathilda rufen. In letzter Sekunde bringt sich Kokosnuss vor einem glühenden Lavabrocken hinter den Felsen in Sicherheit. Dort haben sich Mathilda, Oskar und Dotti bereits verkrochen. Bist du verletzt? Fragt Mathilda besorgt. Halb so wild, sagt Kokosnuss und reibt sich den Arm. Zum Glück heilt Feuerdrachenhaut schnell. Wo ist denn die Flasche? Fragt Dotti. Die musste ich leider in das Magma werfen. Oh, murmelt Dotti. Jetzt kann alles Mögliche passieren. Vielleicht passiert ja auch etwas Gutes, sagt Kokosnuss. Oder die ganze Insel geht im Lavastrom unter, sagt Mathilda. Oder beides zusammen, sagt Oskar. Oskar, sagt Mathilda und verdreht die Augen. Immer wieder wird der Felsen von kleinen Beben erschüttert. Und immer wieder müssen die Abenteurer ihre Köpfe einziehen, um nicht von der Lava getroffen zu werden. Zitternd blicken die Freunde auf den sich nähernden Lavastrom. Aua, brummt Oskar und fasst sich an den Kopf. Hast du Lava abgekriegt? Fragt Mathilda. Nö, das war nur ein Stein. Ein Stein? Fragt Dotti verwundert. Oskar hebt den Stein auf. Der ist nicht einmal warm. Interessant, sagt Dotti nachdenklich und prüft den Stein. Er ist sogar sehr kalt. Seht mal, sagt Kokosnuss. Der Lavastrom glüht nicht mehr. Und er fließt auch nicht mehr, sagt Mathilda. Tatsächlich. Der Lavastrom ist zum Stillstand gekommen. Die Erde hat aufgehört zu beben. Und kein einziges Tröpfchen fliegt mehr durch die Luft. Dotti kommt hinter dem Felsen hervor und betastet die erkaltete Lava. Faszinierend, sagt sie, als wäre sie schockgefroren. Kokosnuss fliegt zum Krater hinüber. Das Magma ist so kalt, darauf könnten wir Schlittschuh fahren, ruft der kleine Drache fröhlich. Jetzt trauen sich auch Mathilda und Oskar aus der Deckung. Wie kann das denn sein? Fragt das Stachelschwein. Oskar grinst und sagt, von glühend heiß zu eisig kalt, von jetzt auf gleich in 0,0. Das war Dottis Beruhigungsmittel, sagt Mathilda. Es hat den Vulkan einfach kalt gestellt. Murmelt Dotti und tippt etwas in ihren Computer. Dieser Pups, wo kam der noch einmal her? Von meinem Vater, sagt Oskar stolz. Zwiebel-Ochsengeschmack. Interessant, sagt Dotti und tippt wieder in den Computer. Wir Drachen, sagt Oskar, sind eben ganz besondere Wesen. Wir Stachelschweine auch, sagt Mathilda. Ja, murmelt Dotti und betrachtet die drei Freunde nachdenklich. Ich muss sagen, dies war eine höchst aufschlussreiche Reise. Die Wirkung unseres grün-roten Pulvers und die Zusammensetzung des Beruhigungsmittels kann ganz neu definiert werden. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zusammenzuarbeiten. Dotty verabschiedet sich von den drei Freunden und besteigt das Magmamobil. Als das Gefährt mit blinkenden Lichtern abhebt, schauen Kokosnuss, Mathilda und Oskar ihm lange nach. Plötzlich fällt ein großer Schatten auf die drei. Hallo Leute, ist ja nochmal gut gegangen, die Sache. Nur mein Po ist etwas angekokelt. Knödel, ruft Kokosnuss freudig. Für deinen Po haben wir zu Hause eine Salbe. Die wirkt Wunder. In der Ferne ist das Läuten einer Glocke zu hören. Bei uns steht das Essen auf dem Tisch, sagt Kokosnuss. Wir sehen uns morgen am Strand, sagt Mathilda. Gleiche Stelle, gleiche Welle, sagt Oskar. Während Kokosnuss auf dem schnellsten Weg nach Hause fliegt, bringt Knödel Mathilda in den Dschungel und Oskar zu den Fressdrachenhöhlen. Kokosnuss, das Essen ist schon fast kalt, sagt Mette, als der kleine Feuerdrache zu Hause einfliegt. Besser als zu heiß, sagt Kokosnuss. Und? Fragt Magnus. Ist der Gugelhupf ausgebrochen? Und wie? Das ganze Magma ist hochgekommen und ein Lavastrom quillte über den Kraterrand. Quoll, sagt Mette. Wie? Ein Lavastrom quoll über den Kraterrand, nicht quillte. Genau, die Lava quoll, sagt Kokosnuss. Und wie die quollte, das glaubt ihr nicht. Die quollte so doll, als wollte sie die ganze Insel überquollen. Mette rollt mit den Augen und brummt: Kokosnuss, das Wort quollte gibt's nicht. Es heißt quellen, quoll, gequollen. Ach so. Na jedenfalls, wenn Knödel mit seinem Dickpopo den Krater nicht verstopft hätte, wäre ein Unglück passiert. Zum Glück hatten wir das Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel? Wiederholt Mette. Ja, das habe ich in das Magma geschüttet. Zack, einfach alles hinein. Und plötzlich wurde das Magma zu Stein. Die Lava auch. Und Dotty von Öxi hat Bauklötze gestaunt. Wer? Fragt Magnus. Dotty, eine Vulkanexpertin vom Planeten Öxi. Öxi, brummt Mette. Du wirst bestimmt einmal ein Schriftsteller bei deiner Fantasie. Jetzt isst deine Suppe, Kokosnuss, sonst quillt die noch über den Tellerrand. Magnus grinst. Ich quelle, du quillst, und wenn die Suppe nicht gequollen wäre, dann quölle sie noch heute. In diesem Augenblick landet Knödel vor der Höhle. Hallochen und guten Appetit, sagt der Rüsseldrache fröhlich. Kokosnuss hat von einer Salbe gegen Verbrennungen erzählt. Könnte ich etwas davon bekommen? Ich habe mir bei dem Vulkanausbruch den Hintern versenkt. Mette und Magnus blicken einander an. Vulkanausbruch? Habe ich euch doch erzählt, sagt Kokosnuss. Knödels Po ist angekokelt, als das Magma aus dem Krater quilzte. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen! Und tschüss, bis zum nächsten Mal!